Welt. Beherrschen sie so lange, bis sie zerfällt. Unser Gott ist unser Geld. Wir sind gefangen in unserer eigenen Welt. Wir sind gefangen, gefangen, gefangen. Wir sind gefangen, gefangen, gefangen. Wir sind gefangen, gefangen, gefangen. Wir sind gefangen, gefangen, gefangen. Wir sind gefesselt an goldene Ketten. Würden zu gern unser Leben verwetten. Hoffen darauf, dass der Schein uns rettet. Wir sind gefesselt an goldene Ketten. Gefangen in unserer eigenen Welt.